Ich war an einem Tag auf dem Weg zur Moschee und ich hatte wie üblich eine Kopfbedeckung an. Ich stieg ins Bus und wurde dann schief von Menschen angeguckt. Ich habe daraufhin mich hingesetzt. Auf einmal sagte mir eine Frau, aus dem Nichts, gehe in dein Land zurück. Natürlich hat mich das mitgenommen und ich wurde traurig. Ich kam in die Überlegung, ob ich wirklich hierhin gehöre.